Schubiduba, Schubidubu, Babenduba, Bubendudabdu, Bubiduba, Babadubu, Schubdabubida, Bubidushu, Hu, ha, hu, ha, ha, ho, hu, Wabidabuda, Wabidubudu, Hu, ha, hu, ha, haraharu, haraharo, taritara, taraprabudu. So ist das Leben, so sollte es sein. Was ist es daneben, das bringt uns die Pein? Da sind wir damit allein, klein und trotzdem im Sein. Was ist, wird bald vergangen sein. Da geht es vorüber und geht vorbei. Schubiduba, Schubidubu, Babenduba, Bubendumdabdu, Bubiduba, Babadubu, Schubdabubida, Bubidushu. Irgendwann sind wir wieder von dieser Sache frei. Der Spuk geht vorüber, das Elend sollte enden. Das Schicksal sollte sich fügen, sich selbst wieder genügen. Da kommt eine Zeit herbei, die wir sehr ersehnt haben. Das Gute findet sich dabei, es endet dieser Schaden. Hu, ha, hu, hu, ha, ha, hu, wabidabuda, wabidubudu. Hu, ha, hu, ha, haraharu, haraharu, taritara, taraprabudu. Ha, ha, ha, so ist das eben, alles wendet sich in diesem Leben. Wabidabuda, wabidubudu, hu, ha, hu, ha, haraharu, haraharo, taritara, taraprabudu.